Endlich faulenzen. Ein Auftrag war abgeschlossen. Die Katze war satt. Ich gönnte uns Ruhe. Die Nachbarschaft hatte leider andere Pläne und bald würde überall gegrillt werden. Die Fernseher würden auf 47 Kanälen alle das Gleiche bringen. Als auch noch das Telefon läutete, sprang ich wütend aus der Hängematte. Komm ja schon, Heiligsbleche. Cher Ebinger? Wie gut, dass ich dich erreiche. Erik? Wie geht's dir? Mir geht's gar nicht gut, Cher. Ich bitte dich dringend, zu mir nach Leipzig zu kommen. Es geht heute noch. Es ist ein Auftrag. Mir ist wirklich jämmerlich zumute. Du bist die Einzige, die mir helfen kann. Es war meine Freundin Ingrid Bonacker. Sie klang verstört. Was ist denn passiert? Ich kann jetzt nicht im Einzelnen, nicht am Telefon. Bitte komm. Ingrid kommt aus einer alten, reichen Unternehmerfamilie. Ich hatte ihr bei ihrer Ehekrise und schwierigen Scheidung geholfen, den untergetauchten Mann aufgetrieben, der in eine krumme Sache geraten war und hinter dem die Polizei her war. Ingrid war dann mit ihren beiden fast erwachsenen Kindern nach Leipzig gezogen. Ist ein paar Jahre her. Lilly und Vincent. Der Ex-Mann hieß Robert. Sind die wahnsinnig? Der Mendelssohn-Riss. Kriminalhörspiel von Joy Markert. Cher, du bist ja kreidebleich im Gesicht. Ich hab einen Unfall miterlebt. Oh, komm mal her, Cher. Sie nahm mich in die Arme. Du weinst ja. Was ist denn passiert? Ich mach erst mal einen Kaffee. Sie heulte, ging in die Küche und da blieb sie. Fotos. Ingrid nicht so füllig wie jetzt und mit viel zu viel Strähnchen im blonden Haar. Eng an ihren Sohn Vincent geschmiegt, der dürr und stolz aussah. Stolz auf sie oder auf sich selber. Südliche Urlaubslandschaften. Lilly auf keinem Bild. Das muss jetzt sein. Statt Kaffee eine Karaffe Wein und Gläser. Ingrid schenkte aber nicht ein, sondern starrte mir in die Augen. Vincent und Lilly sind tot. Was? Ingrid? Man hat sie auf einem Berliner Friedhof gefunden. Die Polizei sagt, die Umstände seien seltsam. Sie vermute aber Suizid. Ich fühle mich hingehalten. Oh Gott. Ich will doch nicht ewig warten, was da los war. Fein. Du warst doch schon damals schneller als die Polizei. Jetzt schenkte ich ein und trank. Ich hatte einen trockenen Mund. Das war deine Stärke. Dich in andere Menschen hineinzufühlen. Ingrid, erzähl mir von Anfang an. Du musst dir das so vorstellen. Lilly arbeitet in der IT-Branche, hat von Leipzig nach Berlin gewechselt. Vincent spielt in einem Leipziger Rockclub und wohnt noch bei mir, besucht seine Schwester oft. Ein sehr enges Verhältnis. So herzlich. Das ist mir aufgefallen, als Einzelkind. Von Vincent weiß ich, sie haben viel miteinander korrespondiert, gemailt, geskypt oder was weiß ich, Videos. Ich hab's nicht so mit dem Netz. Lilly lebt in einer WG. Ich hab dir die Adresse notiert. Da war die Polizei aber schon, da wirst du nichts finden. Und hier werden sie auch rumschnüffeln. Und den Friedhof hab ich dir auch notiert. Ingrid trank im Nu zwei Gläser, die Hand zitterte und plötzlich fiel sie vom Stuhl. Ingrid! Ingrid! Ich rief den Krankenwagen, fuhr mit Ingrid in die Notaufnahme und blieb, bis ich sie am Morgen wieder nach Hause bringen konnte. Es war anscheinend doch nur ein Nervenzusammenbruch. Als sie schließlich einschlief, sah ich mich gründlich um, vor allem im Zimmer ihres Sohnes, kramte ungeniert in seinem Chaos. Eine Freundin hatte Vincent offensichtlich nicht. Im Zimmer war viel Musikausrüstung. Auf dem Desktop war ein Ordner mit Love Lilly unterschrieben. Eine Anleitung. IT-Expertin Lilly hatte den digitalen Austausch der beiden komplex eingerichtet. Cher? Wo steckst du? Ich beschloss, das MacBook mitzunehmen. Du warst doch noch nie in Leipzig. Und ich muss frische Luft schnappen. Glaubst du an den Suizid? Nein. An Vinzenz Pinnwand habe ich einen Zettel gefunden. Ich bringe ihn um. Was kann das bedeuten? Ach, sicher ein neuer Song. Der Club war nur ein Karrieresprungbrett. Wir kamen an der Thomaskirche vorbei. Ingrid blieb vor einem Denkmal in der Grünanlage stehen. Eine hohe Bronzestatue auf einem Granitsockel. Vincent hatte ein klassisches Vorbild. Felix Mendelssohn Bartholdy. Der leitete mit 26 die Gewandhauskonzerte, sagte Vincent. Gründete mit 34 das Konservatorium und zog mit Ehefrau Cecile von Berlin nach Leipzig. Mhm. Lilly hat Vincents Begeisterung geteilt. Oh, Ingrid, komm, ganz ruhig. Oh. Ingrid, hast du jemanden, der sich um dich kümmert? Ja, meine Schwägerin. Mach dir keine Sorgen. Es war hoffnungsvoller Krach. Ingrid winkte den Gitarristen her. Ronny? Cher! Hallo. Der Star fehlt. Vincent war Bandleader, Sänger, Songwriter. Sie schauen etwas skeptisch. Nein, ich... Natürlich können wir von den Auftritten hier nicht leben. Wir touren auch übers Land. Mhm. Und Vincent hat was ganz Großes geplant. Was Sensationelles. Ich muss auf die Bühne. In Memoriam Vincent Bonacker spielen wir jetzt einen Hit von Phil Spector, den auch die 2011 verstorbene Amy Winehouse gesungen hat. To know him is to love him. Da steige ich ein. Für Vincent. To know, know, know him is to love, love, love him. Just to see him smile makes my life worthwhile. To know, know, know him is to love, love, love him. And I do. Je näher ich Berlin kam, umso größer wurde der Stau. Ich musste nach Charlottenburg, aber da sah ich ein Abfahrtsschild Kreuzberg und folgte spontan. Ingrid hatte mir Dreifaltigkeitsfriedhof Römisch 1 notiert. Kreuzberg. Ich liebe Friedhöfe. Die Namen und Verse auf den Grabsteinen, die Engel- und Frauenskulpturen, die Bäume, die Vögel, den Wind. Eine Frau, die ihr Kind schaukelt, ein Mann, der Gießkannen schleppt. Das warme Sonnenlicht, das hinter Mausoleen hervorbricht. Oder den Nebel und den Tau, der an manchen Tagen morgens glitzert. Hier, Frau Ebinger. Man sieht natürlich nichts mehr. Außer Gräbern. Die ganze Nacht hatte es gestürmt und geregnet. Was für ein Unwetter. Da waren keine Spuren mehr, sagten die Polizisten. Die beiden Toten waren völlig durchnässt. Alles war nass. Kleidung, Haare, Hände, Gesichter. Es sah aus, als ob sie sich anschauten. Ich habe sie am Morgen gefunden. Wir Friedhofsgärtner sind Frühaufsteher. Wo genau lagen Sie? Der junge Mann hier, am Rand vom Grab, Felix Mendelssohn Bartholdy. Die junge Frau daneben, vom Grab seiner Schwester, Fanny Hensel. Nachher sagte ein Polizist, wie Groupies vor der Bühne einer berühmten Band. Aber mir kam es vor, als ob ein Liebespaar den Freitod gewählt habe. Sie waren Geschwister. Ach ja? So innig? Ich hatte mir ein Hotel ausgesucht, das an einem kleinen See liegt. Ich mag Gewässer, musste aber erst mal selber unter die Dusche. Für den nächsten Tag bekam ich telefonisch einen Termin bei der Kripo. Ich setzte mich mit dem MacBook auf den Balkon, sah hinab auf eine Idylle mit Vögeln und Wasservögeln, Bäumen, Schilf. Gut für die Konzentration. Idyllisches erwartete ich auch in der Korrespondenz von Lilly und Vincent. Ich verschaffte mir erst etwas Überblick in Lillys komplexem System. Gespannt, wie Schwester und Bruder waren, die sich so nahe standen. Ich las, wie Lilly drängte, Vincent solle auch übersiedeln. Hier sei für Musiker mehr los. Nicht nur wegen der Musik wurde das klassische Geschwisterpaar Felix und Fanny besprochen. Vielmehr sonnte man sich wohl in dem Gefühl, auch so einvernehmlich zu sein wie die Mendelssohn-Bartholdys. Und ich lernte die beiden Geschwister kennen. In Text, Bild und Ton. Genau wie wir hatten sie beide von klein auf Musikunterricht. Naja, Fanny nur bei Karl Friedrich Zelter. Dem Goethe-Freund, vergiss das nicht. Ich sah erst einmal nur eine Ähnlichkeit zur damaligen Zeit. Die Söhne werden bevorzugt. Vincent war mit mütterlicher Förderung Berufsmusiker. Lilly konnte Musik nur als Hobby ausüben. Immerhin berichtete sie, dass sie ab und zu schon bei den zweiten Geigen mitspielen darf, in einem Ensemble bei einer bekannten Dirigentin, Moira Neher. Im Beruf war Lilly offenbar erfolgreich. Bei Vincent ging es nicht so recht voran. Ich schreibe dir nachher noch ausführlicher. Ich liebe es, so richtig altmodische Briefchen zu schreiben. Wie im 19. Jahrhundert. Wirklich interessant, dass die beiden im Zeitalter der Kurzkommunikation viel Geschriebenes ansammelten. Ich würde dir so gern das Grundstück der Mendelssohns in der Leipziger Straße zeigen. Palais und riesiger Park, fast Wald. Das Gartenhaus, in dem Fanny und Wilhelm wohnten und wo es Fannys Sonntagsmusiken gab. Im Saal mit zurückschiebbaren Glaswänden zum Garten hin. Doch Spuren sind keine mehr da. Nichts. Vorn steht heute der Deutsche Bundesrat, hinten an der Niederkirchner Straße das Berliner Abgeordnetenhaus. Aber schließlich musste ich etwas sehr Bemerkenswertes feststellen. Über die letzte Zeit war auf Vincents MacBook nichts zu finden. Rein gar nichts. War die Polizei schon da? Ja, die Bullen sind da gewesen. Ich wollte nichts außer Acht lassen. Noch am Abend verabredete ich mich in Lillys WG. Mit einem Typen. Aber als ich ankam, war er nicht da. Nur eine Mitbewohnerin, Emma Willmann, die recht maulfaul war. Ja, und? Der Mann hat Sachen mitgenommen. Lillys Zimmer versiegelt. Und? Mietausfall übernimmt die Mutter. Nach dem Satz kam nichts mehr. Emma war schon sehr maulfaul. Naja. Und was war sonst? Wie ging das vor sich? Ich kann jetzt nicht, will allein sein. Kommen Sie morgen oder ein andermal. Tschüss. Kriminaloberkommissar Gellert empfing mich im Landeskriminalamt 1 in der Keithstraße und trommelte mir mit den Fingern auf dem Schreibtisch, als dass er sprach. Also, Frau Ebinger, der Stand der Dinge, ich sag mal, gar nicht einfach sein. Herr Kommissar Gellert, als Privatdetektivin im Auftrag der Mutter der Toten. Ich sag ich ja, doch was ich weiß, gerne. Und das ist noch nicht gerade der Hammer, sag ich Ihnen. Wir wissen noch nicht, wo der Tatort war. Vielleicht sind die Leichen auf dem Friedhof gebracht worden, auch möglich, sag ich mal. Also, wir haben da gerade erst angefangen, quasi. Jetzt sagen Sie bitte nicht, man ermittelt in alle Richtungen. Doch, natürlich. Vor allem toxikologische Untersuchungen gestalten sich in diesem Fall schwieriger als erwartet, sage ich Ihnen. Die haben nicht einfach Schlaftabletten geschluckt. Nein, da muss irgendwas Komplexeres passiert sein, also was Fremdeinwirkung nahelegen könnte. Also Gift? Das wäre jetzt, sag ich mal, ein weiter Begriff. Da sind wir noch dran. Die Kripo? Nein, das Kompetenzzentrum Kriminaltechnik. Und das ist eine unabhängige Dienststelle des LKA, sag ich mal. Also momentan können wir die Leichen nicht freigeben. Sie können aber jederzeit wieder nachfragen. Ich frage lieber gleich. Was ist mit DNS-Spuren oder mit Kontaktspuren? Er trommelte geduldig, lächelte. Wenigstens sagt die Frau Privatdetektivin DNS und nicht DNA wie im Fernsehen. Aber Sie sollten unsere Leute erst mal machen lassen, ja, sag ich mal. Ja. Ah, Sie wieder. Frau Ebinger, richtig? Ja, genau. Nach einigem Suchen fand ich den Friedhofsgärtner. Neben den Gräbern von E.T.A. Hoffmann, Reinhard Lettau und Johannes Schenk füllte er eine Schubkarre mit welkem Abfall. Mir ist nicht klar, ob die Polizei wirklich keine Spuren gefunden hat, wo sie die beiden Toten fanden, oder ob sie nur nichts darüber erfahren haben. Da war ganz sicher nichts. Nach dem nächtlichen Unwetter. Glauben Sie mir. Man glaubt, dass die beiden nicht unbedingt hier auf dem Friedhof starben. Er wurde ganz unerwartet unwirsch. Wollen Sie mich vielleicht verdächtigen? Oder glauben Sie, ich hätte mir das so romantisch ausgedacht? Oder ich hätte Sie mit der Schubkarre hergekarrt? Hätten Sie lieber große Blutlachen? Er nahm seine Schubkarre auf und ging zum Grab von Adelbert von Chamisso. Das war sehr überwachsen. Mit dem Gärtner kam ich nicht weiter. Er hatte seine romantische Erinnerung. Ich war ja auch schon angesteckt von der innigen Nähe der Geschwister Bonacker, die so liebevoll miteinander umgingen. Lieber, kommst du voran mit deinen Goethe-Plänen? Frag nicht so. Du tust ja, als wären wir ein altes Ehepaar. So ist das halt bei Bruder und Schwester. Du wolltest dich mit Mendelssohn und Goethe weiter beschäftigen. Die erste Walpurgisnacht hast du ja. Soll ich was recherchieren? Ich kann auch Moira fragen. Ich gewann den Eindruck, dass Lilly ihren Bruder neidlos unterstützte. Den Namen Moira Näher hatte ich mir notiert. Und ich fand Lillys Hinweis, Moira sei eine Spezialistin für klassische Komponistinnen und verehre vor allem Fanny Hensel. Lilly berichtete Vincent, dass Moira eine unvollständige Partitur von Fannys Oratorium, das nie veröffentlicht worden war, 1982 in der Staatsbibliothek zu Berlin gefunden habe. Moira war so begeistert, dass sie die Partitur behutsam aufführungsreif machte und mit Chor und Orchester aufführte. Welturaufführung 1984, mehr als 150 Jahre nach Fannys Tod. Ich rief Moira näher spontan an und verabredete mich mit ihr. Ich war wie immer zu früh. Ich bin immer und überall viel zu früh. Also stand ich vor der Wohnungstür und hörte einer Musik zu, die ich nicht erwartet hatte. Frau Ebinger, kommen Sie rein. Danke. Die Frau, die mit langer dunkler Haarmähne, breitem Gesicht und wuchtigem Leib schon auf den ersten Blick Power vermittelte, bat mich zwar gleich in einen großen Raum zu zwei ausladenden Sesseln, doch irgendwie schien es zwischen uns nicht gut zu funken. Vielleicht fühlte sich Moira näher ertappt bei der falschen Musik. E-Musik, U-Musik, machen Sie da einen Unterschied? Also natürlich wird in meinem Ensemble vor allem Klassik gespielt, aber ich bewundere auch Nina Simone. Eine Sängerin, eine Pianistin, Komponistin. Aber ja doch. Unrecht, jedenfalls eine musikalisch und politisch wichtige Frau in meinem Leben und eine wichtige Figur in der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Ich liebe also, das Stück. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. Sie haben ja Stimme. Na ja, also wir haben alle unsere Idole. Wie Lilly und Vincent. Sie ging nicht darauf ein, beobachtete mich abschätzend, als überlege sie sich, ob sie dieser fremden Detektivin überhaupt von Lilly erzählen soll. Entschloss sich dann doch. Die Mendelssohns hatten Goethe als Idol. Sprach aber über Lillys Vorbilder. Der 12-jährige Felix bei Goethe. Fanny, 16, durfte nicht mit, wurde prompt krank. Na, der Vater protegierte nur den Sohn. Felix spielte Goethe aber ein Lied von Fanny vor. Und Goethe revanchierte sich bei ihr mit einem Gedicht, das Fanny dann vertont hat. Die Innigkeit der Geschwister, blieb die bis zum Lebensende? Felix und Fanny schienen nun mal Moira Näher's Lieblingsthema zu sein. Bei den Mendelssohns? Nee, da gab's einen bösen Riss. Sie führte im Handumdrehen ein stürmisches Stück auf einer CD vor. Fannys Streichquartett, 4. Satz. Das übt mein Quartett zurzeit. Fanny war 29, voller Schaffenskraft, seit sie endlich Wilhelm Hensel heiraten durfte. Die Eltern Mendelssohn hatten ihn 5 Jahre hingehalten. Fanny konnte erst wirklich richtig arbeiten, als sie diesen geradezu emanzipierten Mann hatte. Ihr einziges Kind Sebastian zur Welt brachte und ihr dominanter Bruder ihr nicht mehr über die Schulter schauen konnte. Was? Ja, Wilhelm setzte auch gegen Vater und Bruder durch, dass Fanny ihre Musik endlich publizieren konnte. Sie komponierte, er malte und sie unterstützten einander. Ja, Felix aber verriss ihr Streichquartett rücksichtslos. Objektiv gesehen war es ihm zu modern. Fanny war so schockiert, dass sie nie wieder etwas in der Richtung komponiert hat. Ja, das war der Riss. Und Lilly hat sich damit identifiziert. Moira brach ab, zog eine Jacke über, war plötzlich per Du. Du bist ja ungeduldig. Ja, komm, gehen wir ein Stückchen. Ich habe auch nichts Gescheites zu trinken im Haus. Gut. Ich bin mir fast sicher, dass es auch zwischen Lilly und Vincent einen Riss gab. Ja, aber... Ja, als ob sie mit einem Mal voreinander verstummten. Ja, natürlich. Der Liebhaber. Lillys Liebhaber. Ach so, ja? Ja, das war anders als bei den Vorbildern. Fanny war ja eifersüchtig auf jede Frau, mit der Felix zu tun hatte. Auf was? Wie er die Liedkomponistin Josephine Lang protegierte, die Sängerin Jenny Lind und... Aha. Geheiratet hat er eine Cecile. Ja, das ist fast identisch mit dem zweiten Vornamen seiner Schwester Fanny, Cecilia. Ja, also bei Lilly und Vincent war es umgekehrt. Vincent war eifersüchtig auf Lillys Liebhaber. Ja, und wer ist das? Ich glaube, ich rede zu viel, Cher. Wir kennen uns ja kaum. Ach, weißt du was? Komm noch morgen Abend zu meiner Soiree. Hm? 20 Uhr. Ich würde mich freuen. Ja. Ich bin auch vorher da. Du musst nicht vor der Tür stehen. Gut. In der Korrespondenz wurde klar, der neue Liebhaber gefiel Vincent ganz und gar nicht. Der Arzt, den er bei einem Besuch bei Lilly kennenlernte, hatte die geliebte Schwester zu sehr im Griff. Dein Johannes, den du Bill nennst, hätte mich wohl gerne los, was? Ich, Einzelkind, kannte solche Geschwisterprobleme ja nicht. Das interessierte mich ungemein. Vielleicht kam man so der Sache näher. Warum betonte Vincent den Johannes so zweideutig? Du bist unmöglich. Ich finde den Mann außergewöhnlich. Sie lobte ihn von Herzen. Dann gab es aber einen Nachtrag. Sie sei verwirrt. Sie schwanke zwischen Anziehung und Abstoßung. Abscheu und Leidenschaft, ein Kotzbrocken. Ich weiß nicht, warum ich so an ihm hänge. Shea, komm mal her. Ich will dir ein paar Leute vorstellen. Ich wollte natürlich Lillys Liebhaber treffen. Doch Moira stellte mir erst jemand anderen vor. Einen handlich geratenen, jungen, fröhlichen Mann. Naja, vielleicht nützt es dir ja, ich meine, bei deinem Fall. Hier, Sven Prinz. Angenehm. Nicht nur ein enger Freund, Cher Ebinger, sondern auch Kriminaltechniker. Ich habe schon für dich vorgefühlt. Ach. Ja, hat sie. Allerdings muss ich Ihnen sagen, ich bin hier privat. Immerhin gab er mir seine berufliche Karte, Landeskriminalamt, und ich ihm meine Karte mit Handynummer. Moira, magst du mich nicht vorstellen? Es klang, als ob er sagen wollte, Frischfleisch. Johannes Fürstenstein, Arzt und Musikliebhaber. Liebhaber, er war es also, dieser hochgewachsene, silberlockige und gestylte Mann, dessen Mund mir etwas zu groß erschien und die Augen zu eng beieinander. Er hatte schöne Hände. Cher Ebinger. Sehr erfreut. Sie gehören doch nicht zu Moiras Inner Circle. Ich bin zu Besuch in Berlin. Prompt gab er mir seine groß geratene Visitenkarte. Würden Sie mir das Vergnügen machen, mit mir essen zu gehen? Wann immer es Ihnen passt. Ja, gern. Prompt und schnell zugesagt. Ich hatte das Gefühl, ich müsste mich vor mir selbst verteidigen. Dabei gab es doch einen Grund. Ich nahm mir vor, ihn gehörig nach Lilly auszufragen. Frau Ebinger, einen Moment bitte. Moira hatte mich noch mit Musikern bekannt gemacht und einer von ihnen beobachtete mich verstohlen, als wolle er mich ansprechen. Er hatte es nicht getan, aber jetzt, als ich zum Auto ging, rief er mich. Nur einen Augenblick. Ich bin Ali Yilmaz. Moira hat mich Ihnen vorgestellt. Natürlich, der Flötist, richtig? Ja. Ich wollte Sie nicht belästigen, aber nun... Ja? Ich hätte Informationen für Sie. Vielleicht nicht hier auf der Straße. Gehen wir kurz in die Bar? Okay. Was möchten Sie trinken? Eine Cola Light, bitte. Okay, ich bin sofort wieder da. Er holte zwei Drinks, funkelte mich aufgeregt an und kam sofort zur Sache. Also das Ensemble ist heillos zerstritten und wir sind heftig mit Moira zusammengeknallt. Es ist nämlich so, Moira verspricht erst ein großes Projekt, allen mit der Mund wässrig. Und dann plötzlich macht sie einen Rückzieher. Dabei wurden die Bonacker-Geschwister genannt. Das könnte ihm vielleicht nützen. Ich legte ihm die Hand auf den Arm, denn hinter seinem Stuhl tauchte ein junger Mann auf, der zuhörte. Doch Yilmaz war in Fahrt. Es hieß, der Cellist, ein ganz unangenehmer Zeitgenosse. Da sei hinter den Bonakers her. Und jetzt seien sie tot, hat Moira gesagt. Der Mann zog Yilmaz vom Stuhl hoch und versetzte ihm einen Faustschlag, der ihn zu Boden schleuderte. Er verließ eilig die Bar. Ich kümmerte mich um Yilmaz. Es war er, der Cellist. Ich grübelte, statt ihm nachzurennen. Gerüchte waren jetzt vielleicht nicht das Allereiligste. Ich würde es schon nicht vergessen. Ja, wie? Unternehmen Sie nichts? Erst bringe ich Sie in die Charité. Mit dem Kopf ist nicht zu spaßen. Mit deutschen Musikern auch nicht. Oh. Geht's? Ja. Die Kriminaltechnik hat ihren Sitz am Tempelhofer Damm. Der fröhliche, kleine Sven Prinz empfing mich, obwohl ich zu früh war. Sie haben sehr eilig. Ich habe Sie erst um 11 erwartet. Aber ich stehe natürlich zur Verfügung. Ich erinnerte ihn an seine Abweisung bei Moiras Soiree. Hier sind Sie ja nicht privat, oder? Nein, aber auch nicht zuständig. Und das sagen Sie erst jetzt? Sie müssen nicht gleich so enttäuscht gucken. Moira zuliebe, und natürlich auch ihn zuliebe, habe ich mit einem Kollegen gesprochen, der ist pharmazeutisch-technischer Assistent. Er hat mir sinngemäß gesagt, das Besondere hier sei, dass es so komplex ist. Ich sag's mal verkürzt. Da ist was mit langer Inkubationszeit, wie etwa bei bestimmten Pilzen, und etwas Schnelles. Jedenfalls ist es merkwürdig. Geht es noch ein klein bisschen genauer, lieber Herr Prinz? Ich sag Ihnen doch, ich habe nur mit einem Kollegen sprechen können. Ich red noch mal. Wenn ich mehr weiß, rufe ich Sie an. Sofort. Mhm. Versprochen. Und als sei es genug, wechselte er das Thema. Moira hat mir kürzlich erzählt, bei den Mendelssohns hätte einer nach dem anderen einen Gehirnschlag erlitten. Ist das nicht merkwürdig? Erst der Vater Abraham, dann Fanny, dann Felix. Jetzt schauen Sie wieder so komisch. Ich glaube, Polizeiarbeit liegt mir nicht so. Ja. Nein, ich glaube nicht. Schön mit Ihnen, Cher. Man vergisst für einen Moment die Trauer. Ich habe Lilly ja nicht kennengelernt, aber sie soll eine recht gereifte Person gewesen sein. Für ihr Alter schon. Sie konnte auch sehr niedlich sein. Waren Sie viel zusammen? Nö. Sie konnte auch bockig sein, sich zurückziehen. Nicht lange. Möchten Sie noch ein Dessert? Natürlich hatte Bill Fürstenstein Geschmack. Das Essen war erste Klasse. Also teuer, knapp und modisch. Danke, nein. Also nicht. Verstehen Sie meinen Schmerz? Seit ich Lilly verloren habe, bin ich ein Schwamm, der austrocknet. Er starrte mich immer wieder an, wandte dann den Kopf und ich sah, dass er aus dem Augenwinkel sehen wollte, ob auch ich ihn anstarre. Als hätte ich keine Augenwinkel. Ich bin so froh, Sie getroffen zu haben, Cher. Zu Hause kann ich Ihnen einiges von Lilly zeigen, ganz in der Nähe, in meiner kleinen Privatklinik. Das bringt Sie vielleicht weiter. Ich sah erst jetzt, dass seine Nase schief war, aber die Nüstern aufreizend, mit lila Adern. Ich wollte mitgehen und wollte nicht. Für heute ist es zu spät. Ich traute ihm nicht. Und ich war mir der eigenen Gefühle nicht sicher. Lilly verbindet uns, ja? Fragen Sie mich. Jederzeit. Der könnte sogar mir gefährlich werden. Andern Tags kam ich, nach kurzem Anruf. Cher! Er inszenierte sich, Aber das schmeichelte mir auch. Schön sind Sie aus. Wollen wir? Ja. Doktor, haben Sie einen Moment für die Röntgenbilder? Frau Wagner, ich will nicht gestört werden. Oben kamen wir in einen sehr privat wirkenden Raum. Voilà. Ich sah mich um, ließ es aber gleich bleiben, weil es mir egal war. Bill, ich habe das Gefühl, dass ich mir gestern Abend eine leichte Lebensmittelvergiftung eingefangen habe. Oh. Vielleicht die Austern. Ein reizender Vorwand. Über Vergiftungen weiß ich nicht viel, aber beim Tod der Bonakers spricht man von Gift. Und ich wollte verflucht noch mal mehr über Lilly Bonacker und Bill Fürstenstein erfahren. Vielleicht hatten Sie was damit zu tun. Fragen Sie mich als Experten? Wäre ich denn die Erste, die fragt? War die Polizei nicht bei Ihnen? Sag ich Ihnen nicht. Wann haben Sie Lilly zuletzt gesehen? Ich war nicht der Letzte. Sonst hätte ich mir sofort einen Anwalt genommen. Er sah fast zu treuherzig aus, wie er das sagte. Er hatte hier Heimspiel. Er beäugte mich mit einer derart umwerfenden und selbstsicheren Souveränität, dass ich Widerwillen gegen ihn hatte. Wie kommen Sie überhaupt darauf? Es war wohl der seltsame Widerwillen, den auch Lilly geäußert hatte. Also ich brauche jetzt erstmal was zum Runterspülen. Cheers. Cheers. Cheers. Seine Musik war ganz und gar nicht klassisch. Techno aus der Anfangszeit. Sollte seinen erotischen Speed unterstützen. Ich vermute, Lilly war nicht ihre einzige Beziehung. Wie halten Sie es denn? Einsame Insel oder was? Mit einem Mal schwindelte mir der Kopf. Ich hätte nicht trinken sollen. Jetzt ist Schluss mit der Albernheit. Jetzt wirst du träumen. Decke und Wände kamen auf mich zu. Ich merkte, wie hart er mich anfasste. Sofort im Schritt. Ich finde den Name außergewöhnlich. Vincent und Lilly sind tot. Vincent hat was ganz Großes geplant. Sie kommt zu sich. Ich habe eine Karte gefunden, die ist aus dem Jackett gefallen. Im Hotel. Wohnen Sie da? Sollen wir Sie da hinfahren? Ja, bitte. Besser einen Arzt holen. Nein! Nein! Der Schädel schmerzte, die Zunge war pappig. Ich hatte mir eine ganze Kanne Tee bringen lassen und Aspirin und Orangensaft und Cognac. Saß auf dem Balkon, las im MacBook, grübelte. Ein Kotzbrocken. Warum hänge ich so an ihm? Weiß nicht. Weißt du, worauf ich mal Lust hätte? Stocherkahn im Spreewald. Nur wir beide. Und irgendwo brach die Korrespondenz ab. Ich trank mir Mut an und rief Moira näher an. Berichtete ihr alles. Das kann ich mir von Fürstenstein überhaupt nicht vorstellen, so ein Übergriff. Bist du sicher, dass du nicht einfach nur trunken warst? Ja, glaubst du, ich habe provoziert oder was? Nein. Oder ich bin scharf auf K.O.-Tropfen oder so? Aber also das gibt's doch nur in ganz anderen Milieus, Cher. Ein Arzt hat sicher noch bessere Möglichkeiten. Wirst du Anzeige erstatten? Ach, weißt du, da steht Aussage gegen Aussage und ich habe hier Dringenderes zu tun. Mir tut das alles so leid, glaub mir. Also, wenn ich irgendwas tun kann. Danke. Moira, ich habe eine Bitte. Ja? Was ganz anderes. Ich lese mit Erlaubnis der Mutter die Korrespondenz zwischen Lilly und Vincent. Aber ich finde nichts aus der letzten Zeit. Ach, da kann ich dir helfen. Also, weißt du, Lilly hatte immer Angst, dass die Wohnung abbrennt oder dass jemand einbricht. Dass sie irgendwas Kostbares verliert in ihrer Schusseligkeit. Und da war ich sozusagen ihr Tresor. Und ich habe von Lilly Ersatzschlüssel, Kopien von Dokumenten, Sticks für ihre Computerarbeit. Und den einen hat sie mir erst neulich gegeben. Und der muss ja wichtig sein, also den gebe ich dir. Aber erzähl's niemandem, okay? Auch nicht der Mutter. Ich komme sofort. Hast du mal reingeguckt? Natürlich nicht. Außerdem war ich ein paar Tage verreist. Wir reden jetzt aber nicht über Fürstenberg. Bitte. Hier ist Lillys Stick. Danke. Schöne Musik. Fanny? Mhm. Ihr Oratorium, komponiert nach der Cholera-Epidemie in Berlin 1831 und lange verschollen. Das beruhigt mich. Ich habe nämlich auch Probleme. Meine Welturaufführung 1984 war der Durchbruch in meiner Dirigentenkarriere. Und jetzt war ich nahe dran, eine zweite sensationelle Welturaufführung Fanny Hensel zu schaffen, Faust 2. Wenn mir dieser Vincent nicht dazwischen gepfuscht hätte. Was hat der? Ja, Lilly hatte ihn mitgebracht. Ich mochte den schon auf den ersten Blick nicht. Ich habe was zu trinken und zu knabbern zusammengestellt und währenddessen zeigte Lilly ihm ungeniert die Wohnung. Nachher hat sie sich verteidigt von wegen, ich habe ihm dein Goethe-Regal gezeigt. Freund Goethe, hat Lilly formuliert. Ja, Felix komponierte 1842 nach Goethes Faust die erste Walpurgisnacht. Ja, und Fanny plante auch ein Goethe-Projekt, Faust 2, von dem es aber nur kleine Fragmente gibt. Und ich habe versucht, das wenige zu formen hier zu Hause. Und Vincent hat mir meine Arbeit geklaut. Neura stand auf, heulte zornig. Schmiss mit Gegenständen um sich, klappte zusammen, fiel hin. Au! Ich hol dir ein Glas Wasser. Nee, ein Wodka. Nachdem sie sich beruhigt hatte, nahm mich Moira ins Archivzimmer mit. Ich hatte erst mit dem Konzept angefangen und der hat's geklaut. Ja, weißt du, ich erinnere mich an seinen Freund Ronny in Leipzig. Der sagte, Vincent habe was ganz Großes vor. Für mich ist der Diebstahl eine Katastrophe. Der Kerl wollte was draus machen, der hielt sich für genial. Hatte Kontakte und kannte gute Musiker. Lilly war mit ihm bei der Eröffnung eines Landgasthauses, mit dessen Wirt er befreundet war, draußen bei Potsdam. Und Vincent soll kopfschüttelnd gesagt haben, der beste Leipziger Keyboarder wechselt in die Gastronomie, ich hätte ihn so gut gebraucht. Vincent hätte dir mit einer eigenen Aufführung schaden können? Der hätte eine geklaute Sensation inszeniert. Ich hatte ja selbst Lilly und dem ganzen Ensemble euphorisch gesagt, dass wir bald Faust 2 spielen werden. Cher, ich sag nur eins. Lilly und Vincent haben sich nicht selber umgebracht. Das war Mord. Vielleicht ist da jemand ausgerastet. Also ich jedenfalls nicht, aber auch nicht unbedingt Fürstenstein. Also, Liebhaber, Notenklau. Das sind ja zwei ganz verschiedene Dinge. Und wieso sind dann beide tot, Vincent und Lilly? Sie muss ihm ja geholfen haben. Er wusste doch gar nicht, wo meine Sachen sind. Ach, Cher, ich bin erschöpft. Ich mut mir schon seit einer ganzen Weile einfach viel zu viel zu. Ja, komm. Auch auf Lillys Stick, den mir Moira gegeben hatte, war keine Korrespondenz der Geschwister in letzter Zeit. Nur Einträge von Lilly. Ich überlegte. Falls es Mord war, gab es jetzt zwei Verdachtsstränge und die waren völlig verschieden gelagert. Die Sache mit dem Liebhaber und die Geschichte mit den geklauten Noten. Ich dachte an den Flötisten Yilmaz, der den Cellisten verdächtigte. Waren doch Ensemblemitglieder involviert? Ich dachte, bevor ich herumeiere, muss ich erst einmal Ahnung von Fanny Hensels Faust 2 Projekt haben. Auf Anhieb fand ich nichts zum Stichwort Faust 2. Stattdessen schweifte ich ab, weil etwas zum Riss zwischen den Vorbildern Mendelssohn auftauchte. Als Fanny 1847 überraschend starb, war ihr Bruder seelisch verstört. Er hatte auch erfahren, dass ihr letzter Auftritt als Dirigentin ihrer berühmten Sonntagskonzerte eine Probe seiner Walpurgisnacht war. Es heißt, sie wird bewusstlos, die Probe wird abgesagt, am Abend stirbt sie, 41 Jahre alt. Jetzt studierte Felix noch einmal ihr Streichquartett und komponierte eine Antwort, posthum eine Hommage an Fanny, sein berühmtes F-Moll-Quartett. Einige Monate danach starb auch er. Ich lud mir das Quartett aus dem Netz herunter. Morgen kommt Vincent wieder. Ich weiß gar nicht, ob ich mich freue. Und mit einem Mal fiel mir etwas ganz anderes auf, etwas Überraschendes. Lilly berichtete von einem Musiker. Ich habe jemanden kennengelernt. Er hat mir am Klavier vorgespielt, auf der Gitarre, Und sogar auf einer Ukulele. Man kann mit ihm lachen. Und es ist wunderbar. Womöglich bin ich verknallt. Noch ein Liebhaber. Heiligs Blechle. Jeder weiß, sie treibt sich mit Herrn Doktor herum. Dabei hat sie noch einen heimlichen. Ich muss Vincent von seinem illegalen Projekt abbringen. Ich weiß, er hat die Faustpapiere immer bei sich. In einem Brustbeutel. Es ist zum Totlachen. Sie hat ihm also nicht wirklich geholfen. Oder sie hat es bereut und will die Sache ins Lot bringen. Klau ich ihm. Bin ich Moira schuldig. Unter Berufung auf Moira näher konnte ich in der Staatsbibliothek stöbern, Musikabteilung. In die ist das Mendelssohn-Archiv eingegliedert. Ich war verblüfft. Es fand sich tatsächlich ein Stück Faust II von Fanny Hensel. Für Solostimme, Sopran, dazu zwei Soprane, zwei Alt, kein Orchester, nur Klavier. Es stammte aus dem Jahr 1843, wurde allerdings erst 1994 publiziert bei Hildegard Publishers, Bryn Mawr, USA. Inzwischen gab es auch zwei Aufführungen auf CD, zusammen mit einer Ode. Ich war völlig perplex. So neu und unbekannt schien das also doch nicht zu sein. Bis ich die Details las. Bei dieser in Amerika allzu übertrieben als Kantate bezeichneten Musik handelte es sich nur um die Eingangsszene von Goethes Faust II, Dauer 11 Minuten. Mehr nicht. Es soll weitere Notationen von Chören geben, aber nicht greifbar. Ja, hallo? Hallo Moira, ich bin's. Kennst du die Faust II Musik-CDs? Faust II CDs? Was willst du denn damit? Leg sicher mächtig ins Zeug, mein lieber Scholli. Ja, die sind vergriffen, kannst bei mir hören. Bloß heute nicht. Ich hab Fieber, ich lieg im Bett, ich meld mich. Ja? Und weg war sie. Bei einem Fläschchen Wein vertiefte ich mich in Lillis Aufzeichnungen. Und irgendwo fand sich ein Ordner, der hieß »So nebenbei«. Jessesle, den habe ich ausgerechnet übersehen. So nebenbei, sowas interessiert mich doch immer. Die neue Liebe wird immer schöner. Nur die Sucht nach der alten stört noch. Und ich habe die Noten. Es hat geklappt. Ich habe sie Vincent geklaut. Er nimmt ja seinen Brustbeutel nicht gerade zum Duschen mit. Natürlich verdächtigt er mich. Ich habe behauptet, die Emma Willmann sei hinter ihm her und die sei neugierig. Hallo. Ach, sie wieder. Jackie, mach mal das Fenster zu. Jetzt war auch der Mitbewohner da, mit dem ich telefoniert hatte. Nehmen Sie doch Platz. Danke, nein. Frau Steger. Ja? Also, viel wissen wir nicht. Emma, erzähl ruhig, dass du ein bisschen Zoff mit Vincent gehabt hast. Ach was, Zoff. Wie kommst du denn auf die Idee? Er hat auf Lilly gewartet und die kam und kam nicht. Da ist er richtig weggekippt. Schüttelfrost hat er gehabt und rumgenuschelt. Ich hab's gewusst, hat er immer wieder gesagt. Es wirkt erst, wenn keiner mehr dran denkt, hat er rumgenuschelt. Und was meinte er damit? Keine Ahnung. Wir wissen ja nicht, was dem passiert ist. Und Lilly, als sie schließlich kam, hat gesagt, sie hätte Schmerzen. Vielleicht doch Gift, wie der Techniker vermutet. Und haben die sich dann gestritten? Na, wir stehen ja nicht die ganze Zeit da mit dem Ohr an der Tür, ne? Gut, das wär's dann. Ja. Das war's dann schon. Vielen Dank. Bitte. Und Emma komplimentierte mich raus. Ich hatte aber das Gefühl, es war nicht umsonst. Ich brauchte nur Zeit zum Grübeln. Ebinger? Du, ich wollte mich entschuldigen. Ach, Moira, mach doch nichts. Wie fühlst du dich denn? Ich habe übertrieben, bloß erhöhte Temperatur. Sei nicht böse, nein. Wenn ich nur Faust 2 höre, kriege ich Tobsucht. Du kannst jederzeit herkommen. Es geht jetzt um was anderes, ganz wichtig. Wahrscheinlich hast du Lilly und Vincent nicht nochmals zusammen gesehen, nachdem das mit dem Notenklau bei dir passiert ist, oder? Ja doch. Bei unserem Ausflug zum Landgasthaus, da waren die beiden mit. Ach. Ja, also ich natürlich, Johannes Fürstenstein und Lilly hatte noch einen Kollegen im Schlepptau. Ich hab dir doch erzählt, dass Arno Wahl, Leipziger Freund von Vincent, bei Potsdam ein Landgasthaus übernommen hat. Also das Essen ist nichts Besonderes, aber die Lage ist schön. Arno Wahl, das ist der Ex-Musiker, stimmt's? Ja. Lilly hat was von einem Musiker geschrieben. Ja, das ist er. Vincent hat uns alle sogar zu dem Abendessen eingeladen. Ich dachte, das ist ein Versöhnungsversuch und ich krieg meine Noten zurück. Moira, bitte, ich muss zu diesem Gasthaus. Du kennst weiß den Weg. Begleite mich dahin. Aber bitte, bitte, es ist wichtig. Ich hol dich ab. Ich habe mit dem Smartphone gefilmt. Wieso das denn? Hey, das macht doch jeder heute. Überall hält einer ein Smartphone in die Luft und filmt oder knipst. Oder? Unbedingt mitbringen. Das Gasthaus war geschlossen. Fensterläden zu. Aua! Aus! Aus! Du Herrgott, Sakia, du lässt mich in Ruhe. Was Lupo, aus! Du mischt wie hierher, Lupo! Hierher! Das Vieh gehorchte schließlich. Hierher! Moira stützte mich und brachte mich zu einer Bank. Hast du Verbandszeug im Kofferraum? Komm, komm, gib mir die Autoschlüssel, ja? Und schon rannte sie und kam und verarztete mein Bein. Sehr sanft, sehr gründlich. Und der Mann kam mit Schnäpsen. Als gehörte das dazu. Sind Sie Arno Wahl? Nein, ich bin der Nachbar. Arno ist plötzlich gestorben. Sie bitte? Ja, Näheres weiß ich noch nicht. Tut mir leid. Er trank den Schnaps, nötigte auch Moira, trollte sich eilig. Vermutlich wegen der Sache mit dem Hund. Wir sollten einen Arzt suchen, vorsichtshalber. Ach, komm, ich hatte erst letztes Jahr eine Tetanusspritze. Und du erzählst jetzt erstmal. Erzählen? Erzählen? Ja. Na gut, also, ja, die Stimmung war angespannt, da lag was in der Luft. Und nach einigen Aperitifs behauptete Fürstenstein plötzlich, er wolle Lilly heiraten. Und ihr Kollege bekam dann einen Hustenanfall und sogar Arno Wahl stand plötzlich da und lachte. Und Vincent war wütend und fauchte Lilly an, sag doch was, aber Lilly sagte nichts. Vincent ist dann mit Arno sogar in die Küche, der war ja am Kochen. Und was habt ihr gegessen? Es gab Suppe. Fürstenstein und ich haben dann Steak und Salat geordert und Lillys Kollege nur Salat ohne Steak. Und Vincent hat für sich und Lilly eine Nudelplatte bestellt mit einer Soße, Kräuter, Knoblauch, Pilze. Lilly war nicht sehr begeistert, hat aber gegessen, war hungrig. Und Vincent? Naja, der hat auch kräftig zugelangt. Und das Abendessen hast du auf dem Smartphone? Ja. Wir schauten das Handyvideo an. Es war langweilig, wie sie da am Tisch saßen und Suppe löffelten. Hast du nicht vielleicht auch in der Küche gefilmt? Ja, heimlich. Küche ist ja tabu. Ich sah schließlich Vincent, der in die Soße eine dicke Paste unterrührte. Und Arno Wahl überredete, sich auch davon zu bedienen. Ich will auch meine Nudeln. Klar, mit der Soße aber, okay? Wenn du meinst... Ja, mehr war eigentlich nicht. Also, den Sonnenuntergang hätte ich noch. Keiner von euch hat was bemerkt. Keine Symptome, nichts. Symptome? Und jetzt sind sie tot. Verstehst du? Was? Die mit der Nudelsoße. Nee, verstehe ich nicht. Irgendwas stimmt auch noch nicht. Jedenfalls, wenn Gift erst nach so langer Zeit wirkt, dann kommt die Wahrheit womöglich nie heraus. Ich sollte deinen Sven Prinz, den Kriminaltechniker, anrufen. Nein, du musst zum Arzt. Ich glaube, ich kapier's langsam. Hilf mir zum Auto. Na gut. Gestorben sind sie doch ganz bestimmt hier. Wir können nichts dafür. Hat einer sein Smartphone benutzt? Die Polizei hat alles mitgenommen. Nö, ich hab mein iPhone. Es war offensichtlich, dass Emma sich ärgerte, weil Jackie ihre Taktik durchkreuzte und dass Jackie endlich mit der Wahrheit heraus wollte. Ich hab was, weil Lilly es wollte. Da haben sie noch gelebt, aber schlecht ausgesehen und Vincent hatte Krämpfe. Ihr wart also dabei? Ja, die haben so laut gestritten, dass wir reingekommen sind. Lilly hat gesagt, Vincent hat seinen ganzen Scheiß zugegeben und ich soll filmen. Ich zeig's euch. Wartet. Hier. Na los, sag's ihnen. Dann verzeih ich dir. Vielleicht. Arno ist doch selber schuld. Er hatte seine Giftpilz- und Drogensammlung einfach hinterm Kaninchenstall. Was hast du eigentlich genau gemacht? Vincents ganzer Körper schüttelte sich. Ich hab da mal was klein geschnippelt. Raukopf, Schleierling etc. pp. Und zusammengerührt und mit Tofu getarnt und in ein Glas gefüllt. Und auf den richtigen Moment gewartet. Alle haben mich doch beschissen. Mein bester Freund Arno hat mich doppelt betrogen. Er hat mir Lilly gestohlen. Und er hat mich und mein ganzes Projekt, zu dem ich ihn brauchte, und die Musik verraten. Für ein Wirtshaus. Lilly hat mich auch doppelt betrogen. Mit Arno betrogen. Und mit den Noten betrogen. Und ich selber. Ich habe mich am meisten betrogen. Ich bin eine Null. Vincent. Lilly wollte ihn anfassen, zuckte aber zurück. Und ihre Stimme wurde schrill. Wenn wir tot sind, dann bringt ihr uns. Dann bringt ihr uns auf den Dreifaltigkeitsfriedhof. In der Nacht. Hörst du, Jackie? Versprochen. Ja, doch. Aber wohin denn da? Zu Fanny und Felix. Du weißt schon, Mendelssohn. Aber schmeiß uns doch nicht einfach hin. Es soll hübsch aussehen. Es kann jetzt schnell gehen. Es kann aber auch dauern. Ich weiß nicht, bei wem. Bei Lilly wahrscheinlich. Nein. Nein, ich will, dass wir auf jeden Fall gleichzeitig ins Gras beißen. Ich habe auch was Passendes bei Bill geklaut. Aber ich hab nicht gedacht, dass wir das bei dem Scheiß brauchen. Doch erst holte sie aus ihrer Wäsche zusammengefaltete Noten, hielt sie Vincent hin. Hier, die Noten. Ihr kriegt Moira näher zurück. Das wolltest du doch. Lilly hatte Kapseln in der Hand und Vincent nahm eine. Und sie steckten die Kapseln in den Mund und spülten mit Mineralwasser nach. Lilly nahm ihren Bruder heftig in die Arme. Sie weinte. Ich hab dich so gern. Jackie, ja. Hör auf. Die Noten hole ich gleich, Frau Nia. Okay. Moira lächelte still. Wir gingen zum Auto. Tut sehr weh, dein Bein. Und was? Schon okay. Warte, ich mach dir die Tür auf. Nein, lass es. Aber ich fahr. Es geht schon. Okay. So. Jackies iPhone muss ich Kommissar Gellert geben. Oh. Jetzt habe ich meine Faust-2-Noten wieder. Ich werde mit Feuereifer weiterarbeiten. Ich werde es Lilly und Vincent widmen. Der Mendelssohn-Riss. Kriminalhörspiel von Joy Markert. Es sprachen Scheer Ebinger, Maren Kreumann, Moira Neher, Ulrike Bliefert, Ingrid Bonacker, Maria Hartmann, Lilly und Vincent Bonacker, Leonie Reiner und Markus Meyer, Friedhofsgärtner, Friedhelm Ptock, Fürstenstein, Michael Rotschopf, Emma, Lisa Herdina und Jackie, Rosario Bona. In weiteren Rollen Uwe Preuß, Thomas Schumacher, Hüseyin Ekici und Max Voite. Gitarre und Schlagzeug Anja Diehl und Christoph Richter. Ton und Technik Martin Eichberg und Philipp Adelmann. Regieassistenz Christoph Richter. Regie Alexander Schumacher. Produktion Deutschland Radio Kultur 2014.